Die Bagger pflügen bei Gevgelia den Müll um, im Niemandsland zwischen Griechenland und Mazedonien. Die Flüchtlinge haben zurückgelassen, was sie auf ihrem weiteren Weg stört. Schlafsäcke, Einmannzelte, Rasierzeugschuhe oder Regencapes. Immer noch bewachen mazedonische Armee und Polizei die Absperrung, lassen die Flüchtlingsgruppen aber durch, sobald auf dem Bahnhof von Gevgelia wieder Platz für Nachrücker ist. In der Bahnstation von Gevgelia an der griechischen Grenze werden die Flüchtlinge registriert. Dann läuft die Uhr. Binnen 3 Tagen müssen sie entweder Asyl in Mazedonien beantragt oder das Land verlassen haben. Mehrere tausend Menschen hatten sich hier am Samstag gesammelt, um in einen der Züge zu steigen, die nach Norden fahren, ins 200 Kilometer entfernte Tabanovce an der serbischen Grenze. Viele haben auch ein Taxi genommen oder haben am Busbahnhof einen Bus bestiegen. Am Sonntagmorgen sind die Einmannzelte verschwunden, nur noch einige hundert Flüchtlinge sind da. Dieser Mann beschwert sich. I am in Syria going to Germany. Problem, any problem. Die Grenzbeamten hätten ihn wieder zurückgeschickt, sagt er. Er hätte die falschen Papiere, griechische. Und ein anderer sagt, Frauen und Kinder würden bevorzugt, Männer müssten bleiben. Woman, okay. Man, yo. No, no. Derby, baby, banana, baby. Der Bahnhof von Gevgelia ist eine Mischung aus Flüchtlingslager und Marktplatz. Die örtlichen Roma verkaufen Bananen, Sandwiches, Zigaretten, heißen Tee und Kaffee oder Strom. Einmal Handy aufladen kostet 2 Euro. Ein Elektriker aus Gevgelia probiert seine Erfindung aus. Solarpaneele zum Aufladen der Handys, erklärt er. Er will probieren, ob es gelingt, Ökostrom für so viele Menschen zu erzeugen, sagt er. Es klappt einwandfrei. In der Luft liegt saurer Schweißgeruch. An einem Brunnen auf dem Bahnsteig können sich die Menschen waschen. Manche trinken das Wasser auch. Immerhin, es ist nur noch knapp 30 Grad warm, 10 Grad weniger als noch vor einigen Tagen. Der junge Syrer Halid aus Aleppo ist um Mitternacht in Gevgelia angekommen. Hinter sich hat er die übliche Route, Türkei mit Schleppern nach Griechenland, dann Mazedonien. Jetzt will er mit dem Zug weiter, schnell die ungarische Grenze erreichen. Er hat davon gehört, dass dort ein Zaun gebaut wird. Yes, yes, I listen to that, because we hurry up. Wir müssen uns beeilen, sagt er, bevor der Zaun fertig ist. Wir nehmen den Zug bis an die serbische Grenze und dann gehen wir noch ein paar hundert Meter weiter bis nach Serbien. Andere fahren mit dem Bus oder dem Taxi. Die Preise steigen, je weiter Ungarn mit dem Bau des Zauns ist und je mehr Flüchtlinge da sind. Am Samstagmittag kostet die Taxifahrt an die serbische Grenze 25 Euro pro Kopf. Halid berichtet von den aktuellen Preisen einen Tag später. Ein Taxi kostet für eine Person 70 Euro, sagt er. Das ändert sich jeden Tag. Ein Busticket kostet 50 Euro. Gestern waren es 50, lacht er. Die Preise in Gevgelia richten sich nach der Nachfrage. Je größer die Not, desto teurer wird es für die Flüchtlinge. Ein Kilo Bananen geht für 2 Euro das Kilo über den Tisch. Ein Spezialpreis für Flüchtlinge.